Kundgabe 586. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.09.1938. Gebannte Gewalten. Materie, Träger geistiger Substanz. Alle Gewalten des Himmels und der Erde werden gleichsam von meinem Willen in Bann gehalten. Denn so sie sich restlos und ungezwungen äußerten, würden die Menschen erstarren vor Entsetzen. Einem einzigen Augenblick ungehinderten Entfalten der Naturgewalten müsste alles zum Opfer fallen, was auf und über der Erde besteht. Noch verheerender aber wäre die Wirkung der bösen geistigen Gewalt, hätte diese uneingeschränkten Einfluss auf die Menschen. So aber ist dort diesen Gewalten eine Grenze gesetzt, wo sich die Seele für das Gute entscheidet. So bleiben auch jene Seelen unberührt, von der sie ständig umlauernden Gefahr, sich ins Uferlose zu verlieren. Das heißt, sie sind den Gewalten nicht ausgesetzt, deren Bemühen ist, die Seele von dem einmal gefassten Vorhaben abzubringen und sich selbst untreu zu werden. Wer im Strudel des Lebens die Gewalt solcher feindlicher Macht noch nicht erkannt hat, dessen Geist ist noch nicht eingedrungen in jene Welt, die von Gottes Größe und Allmacht zeugt. Gute und böse Kräfte streiten gegeneinander. Jede lässt ihre Macht zur vollen Geltung kommen. Jedes Wesen bekommt beider Einwirkung zu spüren. Und doch entfernen sich die Menschen vom Glauben an solche überirdischen Kräfte. Sie legen ihrem irdischen Leben zu viel Bedeutung bei und sind so völlig unfähig geworden, die Schöpfungsbegriffe auseinanderzuhalten. Sie verkennen den Zweck des Lebens voll und ganz. Sie bleiben in keiner Weise schaffend tätig, wenn sie verneinen, dass jeglicher Materie im Schöpfungsraum die Aufgabe zufällt, Träger einer geistigen Kraft zu sein. Denn sie können ohne diese Voraussetzung niemals zur Höherentwicklung dieser beitragen, sondern sie sind einer Pflanze gleich, was besagen will, dass die äußere Hülle einer Pflanze nach Gottes Ratschluss oft nur den Menschen zur Augenweide dient, sich aber sonst in keiner Weise nutzend oder fruchtbringend in das Schöpfungswerk Gottes einfügt. So auch würden jene Menschen wohl das Erdental beleben, doch in voller Unkenntnis ihrer Aufgabe, jenen Pflanzen gleich, nur ein Zeuge des Schöpfungswillen Gottes sein, aber ohne jeglichen nennbaren Nutzen für sich und seine Mitmenschen. Und es könnte ein solcher Mensch auch nimmermehr tatkräftig sein in geistiger Weise. Ihm wäre jede Fähigkeit vorenthalten, da er ja eine solche Fähigkeit nicht ausnützen würde im Sinne des Schöpfers. Jede Materie ist Träger geistiger Substanz, und alles, was auf Erden ersteht, hat immer nur den Zweck des Höherentwickelns. Niemals aber ist es dem Menschen überlassen, willkürlich die Materie dieser Geisteskraft zu berauben. Es würden nur immer die Menschen der göttlichen Gnade verlustig gehen, die Gottes Schöpfung so unvollkommen ansehen, dass sie dem kleinsten Wesen in der Natur die göttliche Kraft, die Seele, absprechen. Sie bedenken nicht den engen Zusammenhang von sich selbst zu jenen kleinen Wesen. Sie sind überzeugt von ihrer Mission auf Erden erst dann, wenn sie die gleiche auch in allen anderen Geschöpfen feststellen. Und das ist ihnen nicht glaubhaft zu machen. Aller Wert des Lebens liegt ihrem Begriff nach nur in der Ausübung ihrer irdischen Tätigkeit. Diese stellen sie oben an und bleiben fortan ängstlich besorgt um des Körpers Wohl und Wehe. Dies, mein Kind, soll dir dein Streben erleichtern und dir neue Nahrung geben, auf dass dein Wille nicht nachlässt und du dich voller Freude weiter deiner geistigen Arbeit hingibst. Beleben soll dich der Glaube und stärken, jede Tat der Liebe. Und meine Liebe soll dir beschieden sein zu jeder Zeit. Denn in der Liebe zu mir findest du alles, was deinen Sinnen und deinem Geist förderlich ist. Sie bringt dich in den Zustand, immer heißeren Verlangens. Und diesem wird Erfüllung werden durch deinen Herrn und Heiland selbst. Amen.